Im Herzen Europas, wo die Berge auf den Himmel treffen, liegt ein so bezauberndes Land, in dem Träume lebendig werden. Von den geschäftigen Städten bis hin zur friedlichen Landschaft, jede Ecke ist voller Schönheit. Es ist ein großartiger Anblick. O Bayern, Nächte oh so hell, wo Liebe und Lachen ineinander greifen unter dem bayerischen Mondlicht. Oh yeah! O Bayern, Abende, endlose Freude, wo der Geist frei ist, sind die Herzen wild und vereint im Land. Bayern stimmt einfach alle. Herzen Europas, wo die Berge auf den Himmel treffen, liegt ein so bezauberndes Land, in dem Träume lebendig werden. Von den geschäftigen Städten bis hin zur friedlichen Landschaft, jede Ecke ist voller Schönheit, es ist ein großartiger Anblick. Oh Bayern, Nächte oh so hell, wo Liebe und Lachen ineinander greifen, unter dem bayerischen Mondlicht. In Europas, wo die Berge auf den Himmel treffen, liegt ein so bezauberndes Land, in dem Träume lebendig werden. Von den geschäftigen Städten bis hin zur friedlichen Landschaft, jede Ecke ist voller Schönheit, es ist ein großartiger Anblick. O Bayern, Nächte, Nächte oh so hell, wo Liebe und Lachen ineinander greifen, unter dem bayerischen Mondlicht. Es ist Oktoberfest, mit dir ist immer das Allerbest. Bier und Brezen, Musik und Tanz. Bayern, du hast uns im Sturm erobert. Bayern, Bayern, du bist meine Welt. Bayern, Bayern, wo die Liebe zählt. In den grünen Bergen und am klaren See. Bayern, du bist alles, was ich brauche.